Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, Nun, I am sure you are eagerly to learn to cheerfully serve. ich bin mir sicher, dass du eifrig lernen willst, fröhlich zu dienen. I've actually made a decision when I was, I think, 15. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich denke, ich war 15 Jahre alt. And my decision was that I will always live with the servant's heart. Ich beschloss, immer mit einem dienenden Herzen zu leben. And actually, two things marked me very much. Tatsächlich waren es aber zwei Dinge, die mich sehr geprägt haben. Matthew chapter 20:28 Matthäus 20, 28 and John 13. und Johannes Kapitel 13. In Matthew 20:28, Jesus said, the Son of Man did not come to be served, but to serve. In Matthäus 20, 28 sagt Jesus: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. And I said, I want to live like that. Und ich sagte, so will ich auch leben. And in John 13, Jesus served his disciples by washing their feet. In Johannes 13 diente Jesus seinen Jüngern, indem er ihnen die Füße wusch. And he said, I've given you an example, you should also do that. Er sagte, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt. So I said, I want to live like that. So sagte ich, so will ich auch leben. So I made a decision that I will always live with the heart of a servant. Ich traf die Entscheidung, für immer mit dem Herzen eines Dieners zu leben. And Peter is telling to the leaders Petrus sagt den Leitern, that they should use leadership as a way to eagerly and cheerfully serve. sie sollen die Leiterschaft als eine Möglichkeit nutzen, um eifrig und fröhlich zu dienen. Look, Sieh mal. a leader should never gather people around himself so that he has people who serve him. Ein Leiter sollte niemals Menschen um sich scharren, damit er Menschen hat, die ihm dienen. In fact, in my understanding, that disqualifies him from being a leader. Nach meinem Verständnis disqualifiziert ihn das als Leiter. When I look around myself, the people that are in a leadership position who walk with me, Wenn ich mich umschaue, dann haben die Menschen, die mit mir in einer Führungsposition sind, all of them have an incredible servant attitude. alle eine erstaunlich dienende Einstellung. That makes me very thankful. Dafür bin ich sehr dankbar. He says in verse 3, In Vers 3 sagt Petrus, and the passion says this quite strong. und die Passion drückt das sehr deutlich aus, Don't be controlling tyrants. seid keine kontrollierenden Tyrannen. I mean, these are very strong words to say to Christian leaders. Ich denke, das sind sehr starke Worte für christliche Leiter. It's actually the original Greek, that's actually the word that he uses. Aber im griechischen Original benutzt er tatsächlich diese Worte. It means don't subdue people, don't bring them under your power. Es bedeutet, macht euch die Menschen nicht untertan, unterwerft sie nicht eure Macht. And the Passion says, don't become a tyrant that controls people. In der Passion heißt es, werdet nicht zu einem Tyrannen, der die Menschen beherrscht. And then he says another but. Dann sagt er ein weiteres Aber. A beautiful divine but. Ein wunderbar göttliches Aber. But lead others by your beautiful examples to the flock. Aber führt andere, indem ihr ein schönes Vorbild seid, zur Herde. Let me tell you something. Ich sage dir etwas. I think it has become a clear understanding in my heart. I think so. Ich denke, ich habe etwas ganz klar im Herzen verstanden. Das denke ich. When Jesus said that no servant will be above his leader. Jesus sagte, dass kein Diener über seinem Leiter steht. When I read this as a teenager, even as a teenager, I love the Gospels. Ich las das als Teenager. Selbst als Teenager liebte ich die Evangelien. I loved everything that Jesus modeled us to live. Ich liebte alles, was Jesus uns vorlebte zu leben. And Jesus was so very clear that there is no servant that's above his master. Jesus machte so deutlich, dass es keinen Diener gibt, der über seinem Herrn steht. And I'm sure it has several different applications. Ich bin sicher, dass es verschiedene Arten gibt, wie wir das umsetzen. But in my understanding, one of the applications is this. Aber nach meinem Verständnis ist eine Art der Anwendung diese. That you can preach anything you want. Du kannst predigen, was du willst. If you don't live it, the people are not going to be following it. Aber wenn du es nicht lebst, werden die Menschen dem nicht folgen. Why? Warum? Because if people would live things that you don't live, they would be above their master. Wenn die Menschen Dinge leben würden, die du nicht lebst, würden sie über ihrem Meister stehen. above their teacher. Über ihrem Lehrer. And Peter expresses that you are supposed to lead others by your beautiful example. Petrus drückt hier aus, dass du andere leiten sollst, indem du ein schönes Vorbild bist. Think, what inspires more, somebody who speaks well or somebody who lives well? Überlege, was mehr inspiriert. Jemand, der gut redet oder jemand, der richtig lebt. If we are honest, in our heart there is something of wanting a model. Wenn wir ehrlich sind, gibt es so etwas wie den Wunsch in unserem Herzen, ein Vorbild zu haben. Think about how children copy their parents. Denk daran, wie Kinder ihre Eltern nachahmen, kopieren. Sometimes parents say something to the kid, but do it differently, and the kids will actually do what the parents do and not what the parents say. Manchmal sagen die Eltern etwas zu ihrem Kind, aber sie selbst machen es anders. Und die Kinder tun dann das, was die Eltern machen und nicht das, was die Eltern sagen. So every leader has to make it his highest priority. Deshalb muss es für jeden Leiter oberste Priorität haben. After walking in intimacy with Jesus. Nachdem er bereits ganz innig mit Jesus gewandelt ist. To teach first by example and then by words. Zuerst durch sein Beispiel und dann durch Worte zu lehren. Think about this. Denk darüber nach. New Christians are going to watch other Christians carefully. Neue Christen werden andere Christen aufmerksam beobachten. I believe with all of my heart of an incredible, huge end-time harvest. Ich glaube von ganzem Herzen an eine unfassbar große Endzeiternte. I'm so sure of that. Dessen bin ich mir so sicher. And we're already seeing it today in many different nations of the world. Wir sehen das bereits heute in vielen verschiedenen Nationen der Welt. So what's going to happen when so many people get saved? Was wird also passieren, wenn so viele Menschen gerettet werden? Many of them are not going to sit for endless hours to listen to somebody else teach them. Viele von ihnen werden nicht stundenlang da sitzen und zuhören, wie jemand anders sie lehrt. But they are going to watch the lives of other Christians. Sondern sie werden das Leben anderer Christen beobachten. That's when we have to understand we are living epistles written to all men. Das ist der Moment, in dem wir verstehen müssen, dass wir lebendige Briefe sind, geschrieben an alle Menschen. So here's your homework for you today. Hier ist deine Hausaufgabe für heute. Is your life an example that's worth following? Ist dein Leben ein Exemplar, dem es sich lohnt zu folgen? That's the first question I would like you to answer. Das ist die erste Frage, die ich gerne von dir beantwortet haben möchte. The second question I would like you to answer is this. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist folgende. Do I speak, teach, preach one thing and live another thing? Redest, lehrst, predigst du das eine und lebst das andere? If you do, please, my dear friend, fix it. Wenn ja, dann bring das bitte in Ordnung, mein Freund. See you tomorrow. Bis morgen.